Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter spricht zu den Israeliten. Sie sollen heilig sein. Ich bin Jahwe, euer Gott, und ich bin heilig. Dritter ehrt eure Mutter und euren Vater. Haltet meine Ruhetage ein. Ich bin Jahwe, euer Gott. Vierter betet keine Götzen an. Macht euch keine Götter aus Metall. Ich bin Jahwe, euer Gott. Fünfter, wenn ihr Jahwe ein Opfer bringt, macht es richtig. Dann freut sich Jahwe darüber. Sechster ist das Opfer am ersten oder zweiten Tag. Was am dritten Tag übrig ist, verbrennt es. Siebter esst ihr es am dritten Tag, ist es schlecht. Jahwe nimmt es dann nicht an. Achter, wer es isst, macht etwas Falsches. Er hat Jahwes Heiliges nicht geehrt. Er soll nicht mehr zum Volk gehören. Neunter, wenn ihr euer Feld erntet, erntet nicht alles. Lasst etwas am Rand liegen. Zehnter, sammelt nicht alle Trauben. Lasst die Trauben für Arme und Fremde. Ich bin Jahwe, euer Gott. Elfter, stehlt nicht. Lügt nicht. Betrügt einander nicht. Zwölfter, schwört nicht falsch bei meinem Namen. Das macht meinen Namen unwürdig. Ich bin Jahwe. Dreizehnter, nutzt euren Nächsten nicht aus. Nehmt ihm nichts weg. Zahlt dem Arbeiter seinen Lohn sofort. Vierzehnter, flucht nicht einem Tauben. Legt einem Blinden kein Hindernis in den Weg. Habt Ehrfurcht vor eurem Gott. Ich bin Jahwe. Fünfzehnter, seid gerecht im Gericht. Helft nicht dem Armen mehr. Helft nicht dem Reichen mehr. Richtet euren Nächsten richtig. Sechzehnter, redet nicht schlecht über andere. Wollt nicht, dass euer Nächster stirbt. Ich bin Jahwe. Siebzehnter, hasst euren Bruder nicht. Sprecht mit eurem Nächsten offen. Dann macht ihr keine Sünde. Achtzehnter, rächt euch nicht. Seid nicht nachtragend. Liebt euren Nächsten wie euch selbst. Ich bin Jahwe. Neunzehnter, haltet meine Regeln ein. Lasst nicht zwei Tierarten sich paaren. Sät nicht zwei Samenarten auf ein Feld. Tragt keine Kleider aus zwei Stoffarten. Zwanzigster, ein Mann schläft mit einer Sklavin. Sie gehört einem anderen Mann. Sie ist nicht frei. Es gibt eine Strafe für sie. Sie sollen aber nicht sterben. 21. Der Mann muss Jahwe ein Opfer bringen. Er bringt einen Widder zum Zelt. Das ist für seine Schuld. 22. Der Priester macht das Opfer vor Jahwe. So wird die Sünde des Mannes vergeben. Jahwe vergibt ihm dann. 23. Ihr kommt ins Land und pflanzt Bäume. Esst 3 Jahre lang keine Früchte davon. Die Früchte sind noch nicht rein. 24. Im 4. Jahr gehören alle Früchte Jahwe. Bringt sie als Dankopfer. 25. Im 5. Jahr dürft ihr die Früchte essen. Dann habt ihr viel Ertrag. Ich bin Jahwe, euer Gott. 26. Ist kein Fleisch mit Blut. Sagt nicht die Zukunft voraus. Macht keine Zauberei. 27. Schneidet euer Haar nicht rund am Kopf. Schneidet euren Bart nicht ab. 28. Macht keine Schnitte an eurem Körper für Tote. Macht keine Zeichen auf eure Haut. Ich bin Jahwe. 29. Lasst eure Tochter nicht zur Prostituierten werden. Sonst wird das Land schlecht. Es wird voller Sünde. 30. Haltet meine Ruhetage ein. Habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Ich bin Jahwe. 31. Geht nicht zu Geisterbeschwörern. Fragt sie nicht um Rat. Sonst werdet ihr unrein. Ich bin Jahwe, euer Gott. 32. Steht auf vor alten Menschen. Ehrt alte Menschen. Habt Ehrfurcht vor eurem Gott. Ich bin Jahwe. 33. Wenn ein Fremder bei euch wohnt, behandelt ihn gut. Bedrückt ihn nicht. 34. Der Fremde soll wie einer von euch sein. Liebt ihn wie euch selbst. Ihr wart auch Fremde in Ägypten. Ich bin Jahwe, euer Gott. 35. Seid gerecht im Gericht. Seid auch gerecht bei Maßen und Gewichten. 36. Benutzt richtige Wagen und Gewichte. Benutzt richtige Maße für Getreide und Flüssigkeiten. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ich führte euch aus Ägypten. 37. Haltet alle meine Regeln und Gesetze ein. Lebt danach. Ich bin Jahwe.